Kino. Morgen kommen die neuen Filme in unsere Kinos und unsere Filmkritiker sind natürlich in der privilegierten Lage, sie immer schon gesehen zu haben. Heute ist das Anke Lewicke und sie hat zwei Filme ausgewählt, von denen, die ab morgen zu sehen sind, beide mit schönen Frauen. Der erste kommt aus Frankreich und spielt in einem Bordell. Haus der Sünde heißt er, gedreht von Bertrand Bonello. Das ist ja ein recht schlichter Titel, oder? Ja, verweist auch ein bisschen so auf so einen Erotikstreifen, den man nachts immer im Privatfernsehen sieht, was ich ein bisschen schade finde, weil damit hat dieser Film überhaupt nichts zu tun. Aber es ist tatsächlich hier so, dass dieser Regisseur Bonello immer Sexualität als Ausgangspunkt seiner Filme nimmt. In seinem vorherigen Der Pornograf spielt Jean-Pierre Léo im Sexfilmer, der müde ist, der eigentlich seinen Job nicht mehr machen will. Und mit dieser Müdigkeit reflektiert Bonello aber auch die Müdigkeit der Hippie-Generation. Und ob die Ideale der 68er, also freie Liebe, wirklich noch funktionieren. Und in diesem Film jetzt, in dem neuen, der überhaupt im Original heißt Erinnerung an ein geschlossenes Haus, rekonstruiert Bonello nun eine ganze Epoche, weil der Film spielt am Ende des 19. Jahrhunderts, also auch am Ende der Belle Epoque, und die ganzen Männer im Frack, die dorthin kommen, es ist ja ein Luxusbordell, entstammen eben der Bourgeoisie, und hier kann die Bourgeoisie nochmal unter sich sein. Und natürlich war so ein Freudenhaus damals auch ein Salon, also es geht um die Politik, um die Dreifuß-Affäre. Also diese ganze Situation ist mit drin. Aber gleichzeitig kommt eben auch der Zeitgeist bei den Fantasien mit durch. Also da muss zum Beispiel eine der Prostituierte sich wie die Puppe Olympia aus Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach anziehen und sich dann auch wie diese mechanische Puppe immer wieder so kantig im Kreise drehen. Das klingt ja so ein bisschen so, als hätten wir es hier auch mit einer Sozialgeschichte des Bordells zu tun. Aber ein Film, der ein Bordell zeigt, der läuft doch eigentlich immer in der Gefahr, ein bisschen voyeuristisch zu sein. Oh, da gab es auch heftige Diskussionen letztes Jahr in Cannes. Der lief ja im Wettbewerb und der Film hat wirklich das Publikum in zwei Lager gespalten. Und natürlich, wenn man mit dem Blickwinkel der Political Correctness kommt, landet man hier leicht in der Sackgasse. Aber ich muss sagen, eigentlich nimmt dieser Film konsequent die Perspektive der Frauen ein. Und deshalb können sie auch gar nicht zum Objekt der Kamera werden. Also das wird schon mit der ersten Einstellung klar. Man sieht eine Frau nach getaner Arbeit aus der Tür treten. Sie sagt einfach, ich bin müde. Und mit diesem einfachen Satz ist eigentlich der Zuschauer auch ins Bild gesetzt. Also die Kamera muss gar nicht mehr hinter diese anderen Türen gehen und gucken, was los ist. Und so ist es die ganze Zeit. Also wenn man die Frauen nackt sieht, dann beim Waschen, wie sie sich ankleiden, beim Schminken, aber nie bei der Arbeit. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Gleichzeitig hat der Film eben auch was von den Gemälden der damaligen Zeit, aber trotzdem wird die Situation der Frauen nie verschönigt oder verherrlicht. Und am Ende, also am frühen Morgen, gehen sie dann alle auch zusammen ins Bett. Sie teilen sich teilweise das Bett und dann schwebt über diesem Bett eigentlich doch die Sehnsucht, dass sie sich alle einen Mann wünschen, der sie liebt, der sie aus dem Bordell rausholt. Haus ohne Sünde, also der Film, der morgen in die Kinos kommt. Eine Frau, die auch zu den ganz Großen des Kinos gehört, das war ohne Zweifel Marilyn Monroe. Meine Woche mit Marilyn heißt jetzt ein Film, der zu sehen ist bei uns. Und dieser Film basiert ja auf den tagebuchartigen Büchern von Colin Clark, der Marilyn Monroe während der Dreharbeiten 1957 zu Der Prinz und die Tänzerin kennengelernt hat. Was für eine Marilyn Monroe war das denn? Wie lernen wir sie in dem Film kennen? Ja, wir lernen sie eigentlich, und das hört sich jetzt so ein bisschen unsinnig an, was der Film aber nicht an ist, mit dem Wissensstand von heute kennen. Also wir sehen Marilyn, wir wissen um ihre Trauer. Und genau diese Trauer versuchte der Film auch nochmal ganz schön zu entfalten. Also 1957 war sie ja ein großer Weltstar, gerade mit Arthur Miller verheiratet, dem Dramatiker. Der kam dann auch als Anhang quasi mit nach London. Und wir sehen sie dann bei den Dreharbeiten, wie sie eben immer verzweifelt gegen dieses Image der naiven Blonden anspielt. Und auch bei diesem Film, den sie da mit Laurence Olivier gedreht hat, musste sie ja schon wieder eine Tänzerin spielen, also ein leichtes Mädchen. Und wir sehen sie eben, wie sie versucht, mit ihren Method-Acting-Methoden dieser Tänzerin noch so eine Seele einzuverleiben, daraus einen wahren Charakter zu machen. Aber dann gleichzeitig sehen wir auch, dass sie sich eben nie als gute Schauspielerin fühlte, dass sie immer Minderwertigkeitskomplexe hatte. hatte. Also wir lernen eigentlich Marilyn da nochmal kennen mit diesen zwei Seelen, die sie in der Brust hatte. Einerseits diese Trauer, diese Verletzlichkeit, die immer da war und eben aber auch dieses Strahlen. Und dieses Strahlen kriegt eben dieser Colin Clark ab, der dritte Regieassistent, weil dem beziert sie und er wird so, ja, einerseits gibt es so eine kleine angedeutete Romanze, aber er muss eben immer da sein. Er passt auf sie auf, er räumt die Schlaftabletten weg am anderen Tag, die Alkoholflaschen, aber sie strahlt ihn eben auch an und ich glaube, das hat ihn dann sein ganzes Leben lang beglückt. Nun ist das ja nicht so einfach, Marilyn Monroe zu spielen. Es gibt einfach ganz viele Bilder, ganz viele Filme, die wir alle im Kopf haben und die immer als Folie dahinter liegen. Und wie macht das denn Michelle Williams? Ja, das finde ich ganz interessant, dass sie eben nicht versucht, jetzt so Marilyn zu verkörpern, sie zu imitieren, sondern sie deutet sie nur an, also den Augenaufschlag, den Hüftschwung. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil so entsteht eben rückwirkend wieder unser Bild von Marilyn. Jeder hat sein eigenes Bild von Marilyn und das gibt sie einem auch. Und da finde ich, wird sie eigentlich Marilyn gerecht, weil Marilyn Monroe war eine Leinwandgöttin und zu Leinwandgöttern gehört eben, dass wir unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Fantasien haben. Und das setzt Michelle Williams eben durch ihre Darstellung einfach fort. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke über Meine Woche mit Marilyn und Das Haus der Sünde. Beide Filme laufen ab morgen in den Kinos und diese Filmkritiken können Sie natürlich auch nachhören und lesen bei uns im Internet unter dradio.de.